1. A 30 Mihin die Tempelhallen mass die Pfeiler, die auf beiden Seiten Jewels ein Breit von 6 Ellen auf Wiesen. 2. Die Breit des Eingangs betrugsen Ellen, waren die Seiten 1 des Eingangs auf jeder Seat 5 Ellen massen, danach ermitteltier die Lange der Halle mit 40 Ellen und die Breit mit 20 Ellen. 3. Anschließen Betrata den inneren Raum und mass die Terpfeiler mit 2 Ellen, die Breit des Eingangs mit 6 Ellen soe die Seiten 1 der TUR mit Jewels 7 Ellen. 4. A mass die Lange und Breit des Raums auf Jewels 20 Ellen und erklart mir, das dies das Allerheiligste sei. 5. Danach masse die Dicke der Tempel und mit 6 Ellen und stellte fest, das der Anbau, der den Tempel umgab, ein Breit von via Ellen hat. 6. Die Seitenkammern waren in drei Stockwerken übereinander anjordnet, wobei jed Stockwerk 33 Zimmer umfasst, dies waren so construit, dass sie in Vorsprungen der Außenwand halt fanden, one direct im Moorwerk des Tempels verankert zu sein. 7. Da die Anbauten den Tempel ringformig umschlossen, werden die Kammern in den oberen Stockwerken zoomen breiter, man gelangt über Treppen vom untersten durch das mittlere bis in das oberste Stockwerk. 8. ICH bemerkt, dass der Tempel auf einem erhöhten Fundament stand, das den Seitenkammern als Basis diente und ein Hoch von einer vollen Messroute, also 6 Ellen, aufwies. 9. Die Außenwand der Seitenkammern war 5 Ellen dick, und zwischen diesen Kammern und den weiteren Gebäudeteilen blieb ein freier Raum bestehen. 10. Zwischen den einzelnen Zellenreihen befand sich rund am den Tempel ein freier Platz mit einer Breit von 20 Ellen. 11. Die Türen der Seitenkammern führten auf diesen freien Platz hinaus, wobei ein Tur nach Norden und die andere nach Süden ausgerichtet war, der Platz selbst war 5 Ellen breit. 12. Das Gebäude auf der Westseite, das und den abgetrennten Bereich grenzte, war 70 Ellen breit, waren sein Wander ein Dicke von 5 Ellen und ein Gesamtland von 90 Ellen hatten. 13. A mass das gesamte Tempelhaus, das ein Lange von 100 Ellen aufwies, auch der abgetrennt Bereich zusammen mit dem westlichen Gebäude und dessen Wandern ergab ein Lange von 100 Ellen. 14. Die Breit der Vorderseite des Tempels soe des angrenzenden Bereichs auf der Ostseite betrug ebenfalls 100 Ellen. 15. A mass die Lange des Gebäudes hinter dem abgetrennten Bereich einschließlich der Galerien auf beiden Seiten, was insgesamt 100 Ellen ergab, die Schloss die in ihr Halle und die Vorhof mit ein. 16. Die Schwellen, die abgeschrägten Fenster und die Galerien der drei Stockwerk waren vom Boden bis zu den Fenstern mit Holz getafelt, wobei die Fensteröffnungen bedeckt waren. 17. Der gesamte Bereich oberhalb des Eingangs soe die Innen- und Außenwand des gesamten Tempelraums waren mit Schnitzereien vers hen. 18. Dies Versierungen bestanden aus Keruben und Palmen, wobei sich Jewels ein Palmbaum zwischen zwei Keruben befand, jeder Kerub bisa zwei Gesichter. 19. Ein Menschengesicht war der einen Palm zujoint und ein Lohengesicht der anderen, so dass Diocese musste das gesamte Gebäude gleichmäßig umschloss. 20. Vom Fussboden bis über den Tursters hinaus waren die Wander des Heiligtums durchgehend mit Keruben und Palmen geschmackt. 21. Die Terpfossen der Tempelhalle waren quadratisch geformt und vor dem Allerheiligsten befand sich ein Objekt, das wie ein Altar osse. 22. Diese Holzern Altar war 3 Ellen hoch und 2 Ellen lang, a bisas Ecken, ein Gestell und Wander aus Holz, woraufhin der Mann erklärt, das dies der Tisch sei, der vor dem Herrn State. 23. So will die Gross Tempelhall als auch das Allerheiligste verfüten über Jewels sway Turen. 24. G. Dieser Turen best and aus sway beweglichen Flügeln, die sich beim offenen Drehen ließen. 25. Auf den Turen der Tempelhall waren ebenfalls Keruben Palmen eingeschnitzt, anlik wien den Wanden, zudem befand sich und der Orson Sensite. Der Vorhall ein Holzens Vordag. 26. An den Seitenwanden der Vorhall gab es abgeschrägt Fenster und Palmenmotiv, auch die Seitenkammern des Tempels und die Vordecke waren entsprechend gestaltet.